Namen Jesus, der Name, der über alle Namen ist, Herr. Herr, in diesem Namen ist Rettung, Herr, in diesem Namen ist Heilung, in diesem Namen ist Befreiung, Herr. Und in diesem Namen ist zu jeder Verheißung im Wort Gottes, zu jeder Verheißung des Vaters, das Amen gesprochen worden. Halleluja, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir heute Abend in deinem Namen, Herr, zu deinen Verheißungen das Amen sprechen dürfen, Herr. Und dass wir erleben dürfen, Herr, wie deine Verheißungen, die du uns gegeben hast, Herr, vom Himmel her hier auf der Erde Realität werden, Herr. Wir müssen sie runterholen mit unseren Gebeten, Herr. Wir müssen sie hier auf der Erde Realität werden lassen durch die Worte, die wir sprechen, in dem Namen Jesus, Herr. Oh, in deinem Namen ist die Autorität, Herr. In deinem Namen ist die Kraft, Herr. In deinem Namen ist der Sieg, Herr. Oh, in deinem Namen ist der geöffnete Himmel, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass du hier bist. Oh, wir danken dir, dass du hier bist. Halleluja. Halleluja. Ich habe gerade jetzt am Ende unseres Lobpreises, als wir dieses letzte Lied gesungen haben, gegen Ende, habe ich gesehen, wie wirklich dieses Portal, ich habe wirklich dieses Portal gesehen. Ich habe letztes Mal habe ich erzählt, dass ich vor einigen Wochen diese Erfahrung hatte, wo ich gesehen habe, wie so Ströme vom Himmel runtergegangen sind. Und ich wusste, das sind Ströme eines Geistes des Gebets, die herunterkommen. Und ich habe gesehen, wie wir wirklich in diesen Strömen gestanden sind und kollektiv wirklich die Verheißungen Gottes runtergeholt haben. Und gerade jetzt am Ende des Lobpreises habe ich das gesehen, dass dieses Portal wirklich über uns offen ist. Ich habe das gesehen, dass wirklich dieser Raum da ist jetzt. Es ist dieser Raum da. Es ist nichts, was unsere Gebete irgendwie hindern könnte. Es ist nichts da, was diese Ströme wirklich am Fließen hindern könnte. Also streck dich einfach mal aus. Da ist dieser Geist des Gebets, der einfach auf dich kommen will. Das sind diese Ströme, die auf dich kommen wollen. Das sind diese Ströme, die in deinem Innersten wirklich, ja, spülen wollen, überspülen wollen, überfluten wollen. Halleluja, der Himmel ist offen. Oh, danke, Herr, für den Geist des Gebets. Oh, danke, Herr, für den Geist des Feuers im Gebet, Herr. Danke, Herr, für diesen Geist der Entschiedenheit, Herr. Danke, Vater, für diesen Geist der Landeinnahme, Herr, den du in dein Volk gelegt hast, Herr. Herr, danke, Herr, dass wir in dem Namen Jesus, Herr, Landeinnehmer sind, Herr. Dass wir in dem Namen Jesus unseren Fuß auf Land stellen und es ist eingenommenes Land, Herr. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass wir in diesem Portal stehen dürfen, Herr. In diesem Portal der Freiheit, in diesem Portal der Einheit mit dir, in diesem Portal der Einheit mit dem Willen des Himmels, Herr. Halleluja, Herr. Und dass wir vom Himmel her den Willen des Vaters hier auf der Erde freisetzen, Herr. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, Herr, durch unsere Gebete. Halleluja. Oh, Vater, wir danken dir auch, Herr, dass du mit deinem Geist der Einheit jetzt auf uns kommst, Herr, dass du uns wirklich als Leib Christi hier heute Abend und auch über Livestream, dass du uns wirklich in Einheit verschmilzt heute Abend, Herr. Und wir nehmen deine Verheißung in Anspruch von Matthäus 28, 19. Wenn zwei von euch eins werden, Halleluja, eins werden. Und dann heißt es, irgendeine Sache zu erbitten. Irgendeine Sache. In anderen Worten, was auch immer wir erbitten, wenn wir eins werden in ihm und miteinander, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du uns heute Abend in diesem Geist der Einheit verbindest. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Halleluja, dass wir in einem Fluss verbunden werden, auch im Gebet, wenn wir jetzt auch dann gleich mit dem Gebet beginnen und in die Gruppen gehen. Herr, danke, Herr, dass du uns wirklich in diesem Fluss des Gebets verbindest, in Einheit. Halleluja, Halleluja. Ich möchte ganz kurz zwei Hinweise geben, einfach auch zu diesem Gebet in Einheit. Das eine ist, hört aufeinander, wenn ihr betet. Dass nicht einer die ganzen 10 Minuten durchbetet und die anderen kommen nicht zu Wort. Sondern gebt einander Raum. Ja, gebt einander Raum. Wenn einer mal zu lang ist, dann stupf ihn einfach einer an und sag, hey, die anderen wollen auch noch beten. Okay? Einfach lasst uns wirklich da dem Geist der Einheit Raum geben, sodass jeder wirklich optimal seine Stimme einbringen kann. Und das Zweite ist, Einheit bedeutet, dass wir bei den Anliegen bleiben, die wir ansagen und die über den Beamer eingeblendet werden. Also es geht nicht darum, deine Spezialanliegen einzuflechten, weil dann sind wir nicht mehr wirklich eins. Weil wenn zwei eins werden, irgendeine Sache zu erbitten, und heute Abend sind wir ja viel mehr als zwei. Aber in dieser Einheit ist die Kraft, um wirklich, dass wir wirklich das empfangen, was wir bitten. Es geht nicht darum, dass du alles los wirst, was du irgendwo auf der Seele hast, sondern es geht darum, dass du dich in diesen Fluss des Geistes einklingst, weil Gott möchte etwas bewegen für dieses Jahr. Gott möchte etwas bewegen für Glory Life. Gott möchte etwas bewegen für den Leib Christi insgesamt. Gott möchte etwas bewegen für die Welt, für unsere Nationen. Gott möchte etwas bewegen. Und deswegen ist es so wichtig, weißt du, die Armee, die etwas bewegt, muss eins sein. Sie muss in dieser Einheit stehen. Halleluja. Wenn wir in dieser Einheit stehen, weißt du was? Dann kommen auch die Engel mit dazu in unsere Einheit. Weil die Bibel sagt, dass sie lauschen darauf, das Wort Gottes von unseren Lippen zu hören. Weißt du, wenn sie diesen Klang der Einheit und der Klarheit und der Ausrichtung und des Wortes Gottes, und deswegen geben wir auch für jedes Anliegen immer auch eine Verheißung aus dem Wort Gottes dazu mit rein, die auch über den Beamer eingeblendet wird, dass wir wirklich auch konkret das Wort Gottes beten können, weil die Engel lauschen darauf, einfach das zu hören, und sie sind mehr als bereit, gemäß unseren Gebeten zu handeln. Sie kommen in Einheit mit uns, und dann sind wir nicht nur zusammen in Einheit, sondern dann sind wir auch mit dem ganzen Himmel in Einheit. Und der Vater kann tun, was er tun möchte. Halleluja. Also lasst uns ihm Raum geben. Lasst uns fokussieren. Lasst uns in Einheit beten. Lasst uns klar ausgerichtet sein. Und so lasst uns einfach starten mit dem ersten Monat heute, mit dem Monat Juli. Da wird uns der Andreas dazu die Anleitung geben. Und dann dürft ihr einfach im Anschluss dann in die Gruppen gehen. Er sagt dann einfach, wie es geht. Okay, also hört ihm gut zu. Weißt den Herrn. Der Vater sagt zum Sohn, fordere von mir, fordere von mir. Wollen wir heute Abend fordern, ja? Sind Söhne da, sind hier Söhne, ja? Wir fordern, weißt du, wir bitten nicht und wir sagen nicht, ach, das wäre doch schön, sondern wir fordern. Und was fordern wir heute Abend? Wir fordern die Nationen, weißt du, wir fordern die Nationen. Wir fordern speziell die ganzen Moslems in unserem Land oder in den Ländern, ja, dass sie zum Herrn kommen, ja. Wir fordern die ganzen Religionen, ja, Buddhisten, Hindus, Sikhs, ja, Zeugen Jehovas, wir fordern sie, ja, was dir aufs Herz kommt, wir fordern sie ins Reich Gottes hinein, weißt du, und seitdem ich hier im Raum bin, sehe ich immer diesen göttlichen Mähdrescher, ja, der bereitsteht, weißt du, und Gott steht mit dem Fuß am Gaspedal, ja, und testet immer so, die Turbinen drehen schon durch, weißt du, und der Juli ist einer der Haupterntemonate, ja, wir, und der Mähdrescher steht bereit, ja, bist du bereit, den in Gang zu setzen, ja, da zu fordern, ja, dass die Nationen hineinkommen, ja, dass hunderte von neuen Gemeinden entstehen, ja, dass Leute zu Jünger werden, ja, dass das Tote rausgeht aus allen Gemeinden, ja. Bist du bereit? Da machen wir uns eins. Und die zweite Sache, wir entscheiden uns, mehr Wunder sehen zu wollen, ja, in unserem Leben, ja, mehr Wunder und zugleich, weißt du, dass Leute sofort vom Krebs geheilt werden, ja, dass er abfällt in einem Augenblick, ja, chronische Krankheiten weggehen, ja, in einem Augenblick, ja, und dass wir auch selber aktiviert werden, die Hände aufzulegen, ja, ja, und da ermutigt werden, ja. Und Jesus sagt, ja, die glauben werden, die Werke tun, die ich tue. Weißt du, wir werden die Werke tun, die er tut und noch größere darüber hinaus. Seid ihr heiß darauf? Seid ihr bereit? Dann lasst uns starten. Ja, wir gehen da um die Stempel drumherum, glaube ich, da, um diese Boller oder wie sagt man? Ja, sucht euch eine Gruppe, ja, wo ihr dazukommt und dann ungefähr gleich große Gruppen, ja. Da hinten stehen auch noch so Poller, 6, 7 Leute. Kein Ballon. Okay. Herr, wir fordern diese Menschen, Herr. Wir fordern die Moslems, wir fordern die Moscheen, Herr. Wir fordern auch Imame, Herr. Wir fordern die Kirchen in Deutschland. Wir fordern sämtliche Religionen in Deutschland, Herr. Wir fordern einfach diese Volksgruppen, dass sie kommen und umkehren zu dir, Herr. Herr, ich danke dir für eine übergroße Ernte, Herr. Ja, wir sind bereit für die Ernte. Wir gehen in die Ernte, Herr. Ich danke dir, dass die Christen in Deutschland bereit sind, Herr, und in Europa bereit sind, Herr, für die Ernte, Herr, Jünger zu machen, dass die Christen bereit sind, Wunder zu tun, weil du sagst, geht hin, heilt die Menschen, ja. Geht hin, befreit die Menschen, treibt Dämonen aus, ja. Weckt Tote auf, Herr. Wir sind bereit, Herr. Wir sagen dir, wir sind bereit. Sagst du mal zusammen mit mir, ich bin bereit. Nochmal, ich bin bereit. Jetzt war's gut. Halleluja. Halleluja. Ich habe gerade gehört hier in der Gruppe da drüben, wir haben ja alle zusammen auch gebetet für Heilung und für Wunder. In der Gruppe sind allein, Svetlana kam gerade zu mir, 3 Leute geheilt worden, gerade jetzt, während sie gebetet haben für Heilung. 3 waren mit Schmerzen gekommen und jetzt sind die Schmerzen weg. Halleluja. Geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Also das Portal der Heilung ist offen. Amen. Du kannst es immer auch für dich ziehen. Weißt du, die Sache ist die, als Hiob für seine Freunde gebetet hatte, wurde er selber geheilt und sein Schicksal hat sich gewendet. Und genauso ist es, wenn wir für Heilung beten, dann kannst du auch immer schon gleich wieder Heilung in Anspruch nehmen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ist es nicht gut? Danke, Jesus. Halleluja. Also wir stellen unseren Fuß auf den Monat Juli. Und jetzt kommen wir zum Monat August. Und im Monat August wollen wir ganz besonders beten, zum einen für unser Glory Life Ausbildungszentrum hier in Filderstadt. Hier. Wir haben ja unsere Glory Life Schule hier, aber das soll sich noch erweitern. Wir haben wirklich diese Vision von einem Glory Life Ausbildungszentrum. Und wir wollen freisetzen, dass über die bestehende Glory Life Abendschule hinaus Konzepte gefunden und installiert werden können, durch die Menschen über einen festen Zeitraum hinweg noch effektiver und intensiver gejüngert werden können, gelehrt werden, trainiert werden und so weiter als übernatürliche Weltveränderer. Und da lasst uns freisetzen, entsprechende Lehrer, auch Angestellte für Organisationen und so weiter. Lasst uns das freisetzen. Die Verheißung ist Epheser 4, Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für den Aufbau des Leibes Christi. Amen. Dafür hat Gott gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Also lasst uns freisetzen in Jesu Namen. Und dann wollen wir als zweites wollen wir beten in dieser Runde für alle, wo habe ich sie denn? Für alle, genau, für alle persönlichen Anliegen auch, die ihr entweder mitgebracht habt oder die hier per Mail uns zugesandt wurden. Hier sind einige per Mail zugesandt worden, aber ihr habt ja eure persönlichen Anliegen im Kopf. Das heißt, wir wollen einfach in dem zweiten Teil dieser Runde wollen wir einfach Raum geben, dass ihr einfach auch spezifisch für eure Anliegen betet. Da müsst ihr jetzt euch nicht austauschen oder so, sondern jeder betet einfach das spezifisch, was er auf dem Herzen hat und die anderen machen sich einfach eins. Unwissend, ja, aber im Geist eins. Halleluja. Okay, manchmal weiß ich vielleicht auch, worum es geht, aber ist egal. Einfach, wir setzen das frei und zum Schluss setzen wir einfach füreinander einfach nochmal das insgesamt frei, auch das, einfach all diese persönlichen Anliegen, dass Gott sie erhört, weil er ist der Hörer des Gebets. 1. Johannes 5, 14, was auch immer wir bitten in seinem Namen, das werden wir empfangen. Halleluja. Also, preist den Herrn. Johannes 16, 23 ist es, sorry, Johannes, das war falsche Stelle. Johannes 16, 23, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Okay, und dann während der Sommerferien sind nicht so viele Ereignisse bei uns, aber Mitte August gibt es eventuell auch wieder einen Wundergottesdienst und Heilungsräume. Also lasst uns aber auch besonders für die Sommerferien beten, für alle, die in den Urlaub fahren, generell, das gilt natürlich nicht nur für die Sommerferien, aber dass Urlaub kein Urlaub von Gott ist, sondern ein wunderbarer Urlaub mit Gott. Halleluja. Das ist einfach die Tatsache, dass du Urlaub hast, einfach dich befähigt, noch besser Gott zu begegnen als sonst. Amen. Das ist das Ziel von Urlaub. Das Ziel von Urlaub ist nicht, dass du morgens um 7 aufstehst und den ganzen Tag eine Stadt besichtigst, bis abends um 10 und dann ins Bett fällst und das 10 Tage lang und dann hast du Urlaub gemacht, da bist du hinterher geistig völlig unten. Das kannst du vergessen. Ja? Sondern Urlaub sollte eine Zeit sein, wo du einfach auch wirklich Zeit für Gott hast und mit Gott hast. Amen. Okay, also zweite Runde, let's go, beziehungsweise ihr dürft jetzt durchwechseln, einfach zu einem anderen Pfosten gehen, euch mit ein bisschen anderen Leuten zusammentun, einfach wieder vermischen, aber einfach an jedem Pfosten ungefähr wieder so wie jetzt 6-7 Leute maximal und sodass einfach an jedem Pfosten einfach auch eine Gruppe von Leuten ist. Halleluja, preist den Herrn. Okay, sind alle gut verteilt? Da hinten, da bräuchte man noch jemand. Genau, da ist noch ein bisschen weniger. So, genau. Okay, ich glaube, jetzt ist schon ganz gut aufgeteilt. Okay, können wir hier. Halleluja, Jesus, Herr, Wir beten wirklich für all diese Dinge, Herr, die du uns aufs Herz gelegt hast, auch für dieses Jahr, Herr. Für all diese Dinge, Herr, die du jedem Einzelnen persönlich aufs Herz gelegt hast. Für all diese Menschen, Herr, die du uns aufs Herz gelegt hast, dass sie zu Jesus kommen. Halleluja, komm, bet mal im Geist einfach mit. Für all diese Menschen, die Gott uns einfach in unserem Umfeld aufs Herz gelegt hat, auch hier bei diesen Gebetsanliegen, die uns zugesandt wurden. Vater, wir setzen sie frei, Herr, dass sie zu dir kommen, Jesus, Herr. Wir setzen sie frei, Herr, dass sie dich erkennen, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Wir rufen aus, Herr, auch über all den Menschen, die du uns aufs Herz gelegt hast, Herr, wo sie Heilung und Befreiung brauchen, Herr. Herr, wo sie Durchbruch brauchen in ihrem Leben, Vater. Wir setzen Durchbrüche frei, Herr. Wir setzen Heilung frei, Herr. Wir setzen Wunder frei, Herr. Herr, wir setzen auch persönliche Durchbrüche frei, Herr, für jeden Einzelnen, der jetzt in dieser Gebets- und Fastenzeit mit dabei ist und sich mit eingeklinkt hat, Herr. Wir setzen persönliche Wunder frei, Herr. Wunder im Beruf, Wunder im finanziellen, Herr, Wunder im familiären, Herr, im beziehungsmäßigen, Herr, Wunder in den Ehen, Herr, Wunder in den Beziehungen zu den Kindern, zwischen Kindern und Eltern und Kindern, Herr. Danke, Vater, Herr, für deine Wunderkraft, Herr. Oh, wir setzen deine Wunderkraft, komm, streck ihm aus und zieh mal ganz bewusst seine Wunderkraft in dein Leben hinein. Sag mal ganz bewusst, jawohl, aus dem Himmel, seine Wunderkraft hier auf der Erde in meinem Leben. Zeichen und Wunder um mich herum. Zeichen und Wunder in meinem Leben. Zeichen und Wunder in meiner Familie. Zeichen und Wunder unter meinen Freunden und Arbeitskollegen. Zeichen und Wunder an der Arbeit. Zeichen und Wunder in der Nachbarschaft. Zeichen und Wunder im Urlaub, wo ich im Urlaub hinkomme. Zeichen und Wunder in dem Namen Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Du bist der wunderwirkende Gott, Herr. Du bist der Gott, der Durchbrüche, Herr. Oh, in dem Namen von Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf, wenn du im Lauf dieses Jahres, wenn eins deiner Anliegen, die du uns entweder hier geschickt hast oder die du jetzt heute Abend damit reingelegt hast, wenn eins deiner Anliegen in Erfüllung gegangen ist sozusagen oder erhört worden ist, sagen wir besser so, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail bitte an wunder@glorylife.net. Schreib uns einfach eine E-Mail und sag uns einfach, was passiert ist. Okay? Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wir stellen unseren Fuß auf den Monat August. Amen. Glory. So, jetzt dürft ihr wieder durchwechseln und zur nächsten Gruppe gehen und Irina wird euch für den Monat September leiten. Und wir können es vielleicht so machen, Roland, im Hintergrund einfach ein Pad laufen lassen. Okay? Das inspiriert auch nochmal ein bisschen die Atmosphäre. Also, let's pray for September. Halleluja. Oh, wir beten für den Monat September, dass die Träume, die Gott in unsere Herzen hineingelegt hat, dass die zustande kommen. Bist du dabei? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Huhu, hört ihr mich? Wir beten, dass die Träume, die Gott in unser Herz gelegt hat, dass die zustande kommen. Hiob 22, 28, beschließt du oder dekretierst du eine Sache, wird sie zustande kommen und über deinen Wegen leuchtet Licht auf. Halleluja, ganz wichtig, dass wir unsere Träume, Visionen vor Augen haben, damit sie zustande kommen. Nicht vergessen. Und das setzen wir voller Glauben frei, auch Habakkuk 2, 3 und so weiter. Und dann als weiteres, das beten wir, dass keine Krankheit, keine Einschränkung, finanzielle, materielle, familiäre oder sonst beziehungsmäßige Not sich irgendeinem von uns oder einem Kind Gottes wirklich nähert. Wir treten darauf, wir dulden es nicht in dem Namen Jesus. Das hat nichts mit uns zu tun, aber wir müssen unsere Autorität ganz klar wahrnehmen, damit der Feind nicht einen Vorteil bei uns bekommt. Ne? Halleluja. Psalm 91, 10 und 12. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage nahe deinem Zelt. Gott möchte denn nicht, dass irgendeine Plage sich deinem Zelt, deiner Familie, dir selber naht, sondern er bietet seine Engel auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Halleluja. Und wir beten für alle die aktuell noch krank sind oder schwer krank sind. Und wir rufen vollkommene Heilung aus. Durch Jesu Striemen sind wir geheilt. Halleluja. Und das setzen wir frei. Und das setzen wir für jeden frei, der krank ist. Und wir beten auch ganz besonders für unsere geistliche Leiterschaft. Juhu, liebst du deine geistlichen Leiter? Juhu. Unser Chorteam. Unser pastorales Team, die Glory House Leiter, die Dienstbereichsleiter und auch die Fürbitter. Halleluja. Weißt du, das ist, die tragen unsere Bewegung einfach, ja. Und du natürlich auch. Absolut. Aber ganz, ganz besonders wichtig, dass unsere Leiter feststehen und wachsen, Offenbarung haben, stark sind, nicht angegriffen durch Krankheit oder seelische Attacken, was auch immer, ne? Ganz wichtig. Keine Waffe, Jesaja 54, 17, die gegen uns gerichtet ist, wird Erfolg haben. Und jede Zunge, die sich gegen uns erhebt, sprechen wir schuldig im Gericht. Amen. Besondere Ereignisse sind der Aktivierungstag in Thun am 12.9. Unsere Glory Life Wanderung. Yeah! 20.9. Und dann sind wir, juhu, am Ende September wieder in Diemering im Elsass. Halleluja. Oh, wir dreimal dieses Jahr in Frankreich. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist wunderbar, ja? In Frankreich tut sich was. Amen. Bist du bereit zu beten? Halleluja, voller Glauben und erwarte, was du betest, alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und Amen. Es wird euch werden. Amen. Amen. Amen. Und am Ende dieser Runde werden wir auch alle Traumbücher segnen, wenn du dein Traumbuch mitgebracht hast. Ich muss bekennen, ich hab's vergessen, aber am Ende dieser Runde, aber ich habe mir dafür ein Papier gemacht, da steht einfach hier drauf, Traumbuch von Georg, okay? Also das okay, also wenn du deins vergessen hast, wir legen die dann hier vorne hin und dann werden wir die am Ende dieser Runde segnen, okay? Also noch nicht jetzt alle nach vorne stürmen, sondern wenn diese Runde vorbei ist, nur dass du schon mal im Hinterkopf hast, okay? Gut. Oh, Vater, wir danken dir, Vater, für alle die Träume, Visionen, die du in unser Herz gelegt hast, Herr. Wir setzen frei, dass sie allesamt, Herr, zustande kommen, Herr, auch in diesem Jahr. Halleluja, allesamt, Herr. Danke, Jesus, dass jeder dranbleibt auch. Ich setze dieses Dranbleiben frei an den Träumen, an den Visionen, die nicht von unseren Augen weichen zu lassen, sondern das vor unseren Augen zu haben und im Glauben zu nehmen und zu ergreifen. Halleluja. Halleluja. Ihr könnt schon kommen und die Bücher vornehmen. Und wir setzen auch frei, Herr, dass es hier keine Krankheit gibt, keine Krankheit in unserer Mitte, weder seelisch noch körperlich, in Jesu Namen. Wir segnen alle, die krank sind. Wir rufen vollkommene Gesundheit aus in den Seelen und im Körper. Und wir dulden es nicht im Namen Jesus. Herr, du hast es am Kreuz vollbracht, Herr. Und wir rufen aus, Herr, wir sind geheilt durch deine Striemen. Halleluja. Sag mal, ich bin geheilt durch die Striemen Jesu. Halleluja. Und wir segnen unsere Leiterschaft, Herr. Wir danken dir für unsere Leiter, für jeden starken Leiter, Vater. Wir preisen dich für jeden, Herr, der sich hingegeben hat, hier für diese Bewegung. Herr, ja, wirklich sein Leben hingegeben hat, hier mitzuleiten. Und wir rufen den vollkommenen Schutz und den vollkommenen Sieg Jesu Christi aus. Das Blut Jesu, einfach diese wirklich feurige Ringe und Schutzmauer um die gesamte Leiterschaft. Und wir danken, dass es jedem top gut geht. In Jesu Namen, in seiner Seele, in seinem Körper, in seinen Beziehungen, in seiner Berufung, in den Diensten, in Jesu Namen, dass jeder voll gesegnet ist, mit Freude zu dienen, super Freude hat zu dienen und Kraft hat, Kraft aus der Höhe, Kraft und wie im Himmel, so auf Erden ist unsere Leiterschaft, Halleluja, und dient unsere Leiterschaft. Und wie ein Mann stehen sie zusammen und gehen zusammen voran, Halleluja, in Jesu Namen. Denkt ihr daran, auch dieses Jahr wirklich für die Leiterschaft zu beten, wir brauchen euer Gebet. Halleluja, ich sage es an dieser Stelle, wir brauchen euer Gebet. Ich bete, dass der Heilige Geist euch daran erinnert, für uns alle zu beten, weil wir euer Gebet brauchen, um euch voranzugehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Streckt mal alle eure Hände aus. Oh Vater, wir danken dir für all diese Traumbücher. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Komm mit deiner Herrlichkeit, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Gegenwart da drauf, mit deiner Erfüllung auch, mit deiner erfüllenden Kraft, mit deiner zustande bringenden Kraft. Und wir brechen alles unmöglich. Wir brechen alles, was sagen will, oh, das ist zu groß. Nein, in Jesu Namen, das ist noch zu klein gedacht. Halleluja. Ja, ich denke, bei manchen müssen noch größer denken, noch größer. Gott hat noch mehr für dich. Aber wir sagen, Herr, danke, Jesus. Ich sage, göttliches zustande kommen. Amen. Fulfilling über all diesen Träumen und Visionen. Amen. In Jesu Namen. Ich segne jeden wirklich, die weiter vor Augen zu halten. Ja, nicht nur jetzt kurz, sondern wirklich täglich, mindestens wöchentlich vor Augen zu haben. In Jesu Namen und im Glauben darauf zu stehen. Halleluja. Und es wird zustande kommen. Amen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, wir preisen Jesus. Dich, Herr. Wir preisen Halleluja. Dich. Wir nehmen das im Glauben. Jede einzelne Vision, jeder Traum, Herr, alles, was von dir hier ist, in Jesu Namen, es kommt zustande. Amen. Und wir sagen, keine Verzögerung, sondern Beschleunigung sprechen wir rein in diese Träume, in Jesu Christi Namen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt darf ich nochmal im Oktober. Halleluja. Und zwar wollen wir im Oktober dafür beten, dass unsere Nationen zu Jüngern werden. Das ist ja das, was Jesus uns in Auftrag gegeben hat. Er hat ja nicht gesagt, geht hin in alle Welt und macht Bekehrte, sondern er hat gesagt, macht Nationen zu Jüngern. Und das im Zusammenhang mit mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, es geht wirklich darum, dass Nationen bewusst oder unbewusst auch der Wolke der Herrlichkeit folgen. Das heißt, dass sie den Plänen Gottes dienen. Das ist letztendlich, wenn Nationen zu Jüngern werden. Das heißt nicht, dass alle in den Nationen zu Jesus sich bekehren, aber dass diese Nationen bewusst oder unbewusst der Wolke der Herrlichkeit folgen und dass die Regierungen Entscheidungen treffen, die unseren Ländern dauerhaft zum Segen dienen, aber die insbesondere, und das hängt aber mit zusammen, die insbesondere der Ausbreitung des Reiches Gottes Raum machen. Ja? In unseren eigenen Ländern, aber auch darüber hinaus, missionarisch bis an die Enden der Erde. Ja? Also dafür lasst uns beten, insbesondere in der westlichen Welt, die da wirklich über Jahrhunderte, kann man schon sagen, in dieser Berufung gestanden ist, der missionarischen Berufung auch für die Weltmission und so weiter. Die westliche Welt braucht dringend eine Erneuerung dieser Berufung und dafür braucht es eine geistliche Wende an ganz vielen Punkten. Und das lasst uns freisetzen. Der Heilige Geist wird uns da inspirieren und führen, was wir da beten sollen. Und gleichzeitig auch gemäß 1. Timotheus 2, 1 bis 2 wollen wir beten für die Obrigkeit, alter Begriff, also für alle die Macht und Autorität im Politischen, also weltlich gesehen haben. Ja. Das sind zwar nicht die eigentlichen Machthaber, sondern die eigentlichen Machthaber, das bist du und ich im Geist. Amen. Halleluja. Aber Paulus sagt, wir sollen beten, dass sie gute Entscheidungen treffen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. und somit das Reich Gottes vorantreiben können. Also lasst uns beten für göttliche Weisheit und Führung für alle politischen Leiter der Welt, insbesondere, ja, das ist die mächtigste Regierung auf der Welt, die US-Regierung, lasst uns für sie besonders beten und die europäischen politischen Führer auch, weil die, ich sag mal, das ganze Militärbündnis der NATO ist weltweit einfach das mächtigste Bündnis und was da für Entscheidungen getroffen werden, hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Aber lasst uns insgesamt, wenn der Heilige Geist irgendeinen anderen Führer aufs Herz legt, zum Beispiel Khamenei wäre ein gutes Gebetsanliegen, ja, dass er erkennt, dass seine Zeit abgelaufen ist. Ja, das wäre da mein Gebetsanliegen. Ja. Also solche Dinge kann man einfach freisetzen jetzt an dieser Stelle. Okay? Besondere Ereignisse im Oktober sind geplant, eventuell Aktivierungstag noch wieder zum Thema Lieblinge des Vaters. Preist den Herrn. Und außerdem steht schon fest, dass ich am 30. und 31. Oktober auf einer Konferenz in der Schleife in der Schweiz dienen werde. Und natürlich gibt es auch im Oktober noch evangelistische Einsätze, an die wir auch speziell denken können. Okay, los geht's. Also geht einfach in eine andere Gruppe wieder. Neuer Poller für euch. Ja, ihr kennt ja, wisst ihr ungefähr, wie groß eine Gruppe sein muss, sodass alle ungefähr gleich sind. Also stellt euch in den Gruppen neu zusammen. In Jesu Namen. Wir beten, Herr, für den Monat Oktober, Herr, wir danken dir, Herr, dass du uns alle in vorbereiteten Werken gehen lässt in diesem Monat, Herr, dass du unsere Kalender wirklich mit den Terminen füllst, Herr, die da reingekommen sollen, Vater, dass wir immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr, und wir beten auch ganz besonders, Vater, Herr, jetzt an dieser Stelle, Herr, wir beten für unsere Nationen, Herr, dass sie für dieses Jahr und dass sie in diesem Jahr mehr und mehr so aufgestellt werden, Herr, dass wirklich der Geist des Evangeliums sich ausbreiten kann, Herr. Und Vater, wir sagen weltweit, Herr, dass sich die Grenzen des Raumes, in dem das Evangelium frei verkündet werden kann, Herr, mehr und mehr ausbreiten, Vater. Herr, wir setzen frei Einheit unter den Nationen, in denen das Evangelium frei verkündet werden kann, Herr. Wir setzen insbesondere Einheit frei auch zwischen Europa und Amerika, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Und Herr, wir setzen frei, Herr, dass die Hoheitsgebiete von Regierungen, die das Evangelium unterdrücken, Herr, dass sie zurückgehen, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, dass es weniger und weniger werden, Herr. Wir setzen frei, dass das Regime im Iran fällt, Vater. Wir setzen frei, Herr, in dem Namen Jesus, Herr, dass sich die Freiheit weltweit ausbreitet, Herr, die Freiheit, dein Evangelium zu verkünden, Herr, weltweit ausbreitet, Herr, nicht zurückgedrängt wird, Herr. Und wir beten insbesondere, Herr, für die westlichen Länder, Herr, in denen es traditionell diese Freiheit gibt, aber Herr, wo sie bedroht ist, auch Herr, durch Abfall vom Glauben und durch andere Ideologien, Vater, das sagen wir in dem Namen Jesu Christi, Erneuerung, Herr, deines Geistes, Herr, Erneuerung, Herr, der Quellen, Herr, der Quellen des Geistes in diesen Nationen, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr, wir setzen die Wolken- und Feuersäule frei, Herr, dass sie in diesen Nationen wieder gesehen wird, Herr, bewusst oder unbewusst wahrgenommen wird, Herr, was dient uns wirklich zum Besten, Herr. Was dient den Nationen wirklich zum Besten, Herr? Wir setzen diese Klarheit frei, ganz neu, Herr, in den Regierungen, Herr, über den denen die Verantwortung tragen, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr, lass das Licht deiner Wolke der Herrlichkeit leuchten in unseren Nationen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Christian leitet uns in den November. Halleluja. Sind wir schon bald durchs Jahr marschiert hier. Preist den Herrn. Aber es gibt noch zwei Runden. Halleluja. Also, let's go. Halleluja. Ja, kurz vor Ende des Jahres, lasst uns nochmal reinsteigen, ja, in 2. Korinther 3, Vers 17, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist. Ja, lauter ein bisschen, da ist Freiheit, genau. Ja, wir bitten wirklich den Geist der Freiheit zur Verkündigung des Evangeliums, ja, dass das wirklich freigesetzt wird, überall, ja. Und wer das Buch von Bruder Jung kennt, ja, da ist es bitter nötig in manchen Ländern wie Iran, China, Nordkorea, da ist kein Kinderfasching, wenn du da Christ bist, ja, da ist wirklich noch... Ja, Apostelgeschichte angesagt. Also lasst uns da wirklich beten, weil sie brauchen unser Gebet, ja. Wenn man das auch nochmal liest vom Bruder Jung, die brauchen unser Gebet, die brauchen Kraft, die brauchen Stärke, die brauchen Mut, ja. Lasst uns da wirklich reingehen, ja, dass da auch Religionsfreiheit in diese Länder reinkommt, ja, dass das Regime umdenkt, ja, dass da andere Personen vielleicht an die Macht kommen, oder dass Jesus sie berührt, ja. Lasst uns auch für die Ukraine beten, ja, dass da auch weiterhin das Evangelium auch frei verkündet werden darf. Dann lasst uns beten, dass der Geist der Hamas sich nicht weiter in Deutschland ausbreitet. Hintergrund ist hier einfach, es gibt Umfragen unter den Moslems, die zeigen, ja, dass zunehmend Sympathie da ist für die Hamas. Und ja, da wollen wir einfach dagegen gehen, ja. Wir wollen hier auch wirklich den Geist von Jesus haben, ja. Den Heiligen Geist wollen wir hier haben, ja. Wir sind ein christliches Land. Wir wollen nicht irgendeinen anderen Geist hier haben, sondern wir wollen diesen Geist hier haben. Und den setzen wir frei über die ganze Welt. Und lasst uns auch für alle Christen beten, die in Verfolgungssituationen sind in der ganzen Welt, wirklich für Kraft, Stärke und Mut, dass sie vorangehen. Halleluja. Lasst uns da reingehen. Amen. Hebet euch. Steh auf, sei Licht. Halleluja. Denn dein Licht ist gekommen. Ja, Herr, wir sprechen den Geist der Freiheit aus. Wir sprechen deinen Geist aus, Herr, dass nicht irgendein Geist hier hochkommt, ja, weder ein Geist der Hamas noch sonst irgendwas, Hamas hier in Deutschland, sondern wir sprechen aus, Heiliger Geist, du bist hier willkommen, ja. Wir sprechen aus, Heiliger Geist, weh du über Deutschland, weh du über Frankreich, weh du über die ganze Welt, Herr, und nimm ein, Heiliger Geist, nimm ein, Heiliger Geist, ja. Danke, Herr, und wir beten auch, Herr, für jeden verfolgten Christen, Herr. Ich danke dir, Herr, für Stärke, für Kraft, für Mut, Herr. Wir danken dir, Herr, auch für Weisheit in gewissen Situationen, Herr. Wir danken dir für Zeichen und Wunder, die passieren, Herr. Wir danken dir, Herr, für Christen, die heute jetzt vielleicht im Gefängnis sitzen, dass sie übernatürlich freikommen, Herr, dass sich die Gefängnistüren einfach öffnen, Herr. Wir danken dir für neues Feuer, Herr. Wir danken dir für Mut, Herr. Wir danken dir, Herr, dass sie vorwärts gehen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wir danken dir, Herr, wo keine Religionsfreiheit ist, wo das Christentum verboten ist, Herr. Wir danken dir, dass du da reinkommst mit deinem Feuer, dass sie gar nicht mehr anders können, als sagen können, ja, das ist eine Religion, das ist Gott. Wir können uns nicht länger verschließen, sondern wir müssen aufmachen. Wir müssen es, ja, freilassen. Danke da dafür, Herr. Amen. Amen. So, und jetzt kommt ein fulminanter Abschluss. Der Dezember, seid ihr bereit? Josua 1,9. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Und lasst uns beten für mutige Christen, dass wir mutig sind, dass wir kühn sind. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir haben keinen Geist der Angst. Wir weichen nicht zurück. Wir nehmen das Land ein. Und lasst uns das beten auch für unsere Berufungen, für unsere Visionen und Träume, die wir haben. Lasst uns stehen bleiben. Lasst uns beten, dass wir nicht zurückweichen, dass alles hervorkommt, dass die Pläne Gottes in unserem Leben hervorkommt, dass keine Menschenfurcht ist, wenn wir mit Menschen sprechen, das Evangelium verkünden. Danke, Herr. Wir bitten Gott um noch mehr Kühnheit für die Verkündigung des Evangeliums zur Zeit und zur Unzeit. Lasst uns nicht mehr zurückhalten. Und auch wenn wir persönliche Herausforderungen haben, wir beten, dass wir stark sind, dass wir stehen bleiben, dass wir werden nicht untergehen. Unser Herr wird uns Stärke geben und lasst uns dafür beten. Und wir beten für Israel, dass Israel, dieses geliebte Volk Gottes, vom Geist der Erweckung erfasst wird, dass viele Menschen dort und auch weltweit, die Juden weltweit, der Liebe Gottes begegnet, dass ihre Herzen verändert werden, dass sie frei werden von Religion, dass sie frei werden von alten Dingen, frei werden von Angst vor Gott, frei werden von Angst vor Strafe. Lasst uns dieses Volk mit unseren Gebeten segnen. Und 4. Mose 24,9, die dich segnen, sind gesegnet und die dich verfluchen, sind verflucht. Und wir wollen Israel segnen und beten, dass sie eine Zeit der Ruhe erleben vor ihren Feinden, dass Israel ganz neu aufblüht, dass Israel sichtbar wird als dieses Volk Gottes, dass die anderen Nationen eifersüchtig auf Israel schauen und sagen, was die haben, das wollen wir auch, dass Gott sichtbar wird durch Israel. Lasst uns beten, geht zusammen in kleinen Gruppen und lasst uns beten. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns kühn und mutig machst. Danke, dass wir stehen, dass wir nicht umfallen. Wir danken dir, dass jede Vision, jeder Traum zustande kommt, dass wir auch in persönlichen Herausforderungen stark, kühn und mutig sind und dass wir keine Menschenfurcht mehr haben. Danke, Herr, dass du uns zu starken Söhnen und Töchtern gemacht hast. Danke, Herr, zu standfesten, starken Söhnen, die nicht zurückweichen. Danke, Herr, und wir danken dir für Israel, für dein geliebtes Volk. Danke, Herr, dass du dein Volk segnest. Oh, ich danke dir einfach, Herr, dass die Juden in Israel und weltweit Begegnungen mit deiner Vaterliebe, dass sie erkennen, dass du, Herr, der Messias bist. Danke, Herr, für eine Zeit des Friedens, für Zeiten des Friedens, dass Israel ganz neu aufblüht, dass es ganz neu hervorkommt, dass es erkannt wird in der Welt als geliebtes Volk Gottes. Oh, danke für deinen Segen auf diesem wunderbaren Land Israel. Amen. Danke, Jesus. Und jetzt lasst uns zum Schluss, lasst uns wirklich nochmal gemeinsam den Willen Gottes für alle 12 Monate des Jahres 2026 einnehmen. Ihr dürft nochmal kurz stehen bleiben. Lasst uns das einfach mal machen. Die Posten müssen nochmal her. Die Posten nochmal schnell her. Irgendjemand hat die schon wegräumt hier. Der Wolfgang war schon ein bisschen schnell. Also. Und wir machen einfach Folgendes, prophetische Zeichenhandlung sozusagen. Ja, wir marschieren einfach von Pfeiler zu Pfeiler und wir sagen über jedem Pfeiler, wir sagen nacheinander, über den Monat Januar setzen wir die vollkommene Führung, die vollkommenen Willen, die vollkommenen Pläne Gottes frei, über den Monat Februar und so weiter. Also nehmen nochmal Aufstellung an einem Pfeiler und dann machen wir das zusammen. Das ist ein Schnelldurchlauf von einem zum anderen. Genau, einfach wir drehen uns im Uhrzeigersinn, okay? Im Uhrzeigersinn. Halleluja. Lass uns sagen, gemeinsam, komm, lass uns das proklamieren. Der Wille Gottes geschieht über den Monat Januar. Halleluja. In Jesu Namen. Vorbereitete Werke im Januar. Amen. Amen. Und jetzt weiter. Die ganze Gruppe, einfach die ganze Gruppe marschiert durch zum Februar. Einfach immer die Gruppe durch. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesu Christi, wir legen unsere geistliche Hand auf den Monat Februar und wir sagen, Herr, im Monat Februar sind die Werke vorbereitet, dass wir nur in ihnen wandeln brauchen. Und wir sagen in dem Namen Jesus, Herrlichkeit über den Februar, klare Wolken und Feuersäule. Für den Leib Christi und für die Nationen im Februar. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt März. Halleluja. Oh, Frühling. Wir sagen geistlichen Frühling in Jesu Namen. Halleluja. Vollkommener Wille Gottes. Aufblühen über den März. Aufblühen im Monat März. Halleluja. Neue Saat, Neubruch für das Reich Gottes, neue Werke, neue Dienste, Ausbreitung des Reiches Gottes. Multiplikation. Wir segnen den Monat März mit dem vollkommenen Plan Gottes. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Jetzt gehen wir zum April. Und jetzt dürft ihr euch einfach führen lassen, wirklich auch vom Heiligen Geist, was du über den April proklamieren möchtest. Lass uns einfach das proklamieren, den vollkommenen Willen Gottes einfach. Lass dich führen vom Heiligen Geist. Das proklamiert es zusammen. Halleluja. Auch hier über Livestream. Klingt euch nochmal ein, volle Kanne. Wir sind im Endspurt. Wir proklamieren den vollkommenen Willen Gottes über den Monat April. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, dass deine Kinder immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, Herr. Und dass sie geführt sind von der Wolken- und Feuersäule. Halleluja. Lass uns gemeinsam sagen, Gottes vollkommener Wille über den Monat April. In Jesu Namen. Und jetzt kommt der Wonnemonat, Mai. Halleluja, da habe ich Geburtstag, das ist der beste Monat. Preist den Herrn. Also, Mary auch, also doppelt. Preist den Herrn, haben viele Geburtstag. Das sind die Ferienkinder, Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Vater. Wir proklamieren den vollkommenen Willen Gottes über den Monat Mai. Wir sagen, es wird eine mächtige Pfingstkonferenz werden, Herr. Wir werden durch den prophetischen Geist mächtig erleben im Monat Mai. Danke, Vater, Herr, für Zeichen und Wunder im Monat Mai, Herr. Danke für deine vollkommenen Pläne über den Monat Mai, Herr. Danke, Jesus, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du wirklich vom Himmel her eingreifst, Herr. Herr, wirklich dich manifestierst, Herr, im Monat Mai mächtig überall auf der Welt, Herr. Wir setzen ein Feuer frei, Herr. Oh, wir sagen Feuer frei im Monat Mai. Amen. Halleluja. Let's go. Juni. Jetzt wird's heiß. Langsam wird's heiß, im Juni ist es warm. Preist den Herrn. Halleluja. Ja, wir setzen das Feuer Gottes frei über den Monat Juni, Herr. Wir setzen Ernte frei, Herr. Ja, Ernte auf den Straßen, Herr. Ernte bei den Einsätzen, Herr. Wir sagen, ein wunderbarer Erntemonat, Monat Juni, ein Monat der geistlichen Ernte, Herr. Der Bekehrung, Herr. Herr, Verlorene, komm rein in das Reich Gottes, Herr. Danke, Vater, Herr. Herr, für Open-Air-Demos, Herr, wo du dich manifestierst, Herr. Für evangelistische Einsätze, wo du dich manifestierst, Herr. Herr, für Dienste auch in anderen Orten, Herr, wo du dich manifestierst, Herr. Überall im gesamten Glory Life Netzwerk, in sämtlichen Gemeinden, Zentren, Glory Häusern. Herr, wir sagen Feuer im Monat Juni. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt gehen wir in den Juli. Ein weiterer Erntemonat. Halleluja. Wow, Hochsommer. Wir sagen Hochsommer des Geistes. Halleluja. Perfekter Wille Gottes. Ernte. Oh, Felder sind reif. Wir setzen Arbeiter frei. Arbeit im Erntefeld. Multiplikation der Arbeiterschaft im Reich Gottes. In Jesu Namen. Vollkommener Wille Gottes über den Monat Juli. Amen. Amen. Und jetzt schnell zum August. Halleluja. Jetzt der Ferienmonat, zumindest hier in Süddeutschland. In anderen ist es ein bisschen anders, aber wir setzen frei, wirklich auch über den Monat August, Herr. Wir setzen frei, Herr, dass wir die besten Zeiten mit dir haben im Urlaub. Frische Offenbarung. Halleluja. Frische Erkenntnis, Herr. Herr, tiefe Erholung in dir, Herr. Ruhe in dir, Herr. Halleluja. Eingehen in die göttliche Ruhe immer wieder neu und empfangen dessen, was du für uns hast, Herr. Wir setzen diesen vollkommenen Willen frei im Leben jedes Einzelnen bei Glory Life und darüber hinaus im Leib Christi im Monat August. Amen. Halleluja. September. Preist den Herrn. Jetzt wird langsam der Wein geerntet. Halleluja. Oh ja, wir setzen neuen Wein frei. Halleluja. Herr, gieß deinen Geist aus. Gieß deinen Geist aus. Über dem Leib Christi. Gieß deinen Geist aus über den Nationen. Oh, gieß den neuen, den frischen Wein aus. Herr. In dem Namen Jesu Christi über den Monat September, Herr. Offenbar uns tiefer die Liebe des Vaters, Herr. Herr, tiefer als je zuvor, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Vollkommener Plan Gottes, Herr. Über den Monat September. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oktober. Halleluja. Oktoberfest. Amen. Das ist alles, was den Amerikanern einfällt. Monat Oktober plus Deutschland ist gleich Oktoberfest. Halleluja. Also setzen wir Oktoberfest im Geist frei. Halleluja. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Herr. Wir rufen Freude aus über den Monat Oktober, Herr. Eieieiei. Erfüllung mit dem Geist der Freude. Oh, wir nehmen das, wir empfangen das prophetisch im Geist, Herr. Danke, Herr, dass du deinen Geist ausgießt über den Monat Oktober, Herr. Den Geist der Freude ausgießt, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Wir segnen den Monat Oktober mit dem vollkommenen Willen und den vollkommenen Plänen Gottes in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt kommt der Monat November. Glory, im November ist Allerheiligen, da werden wir alle gefeiert, preist den Herrn, Halleluja. Und wir setzen frei über den Monat November, dass alle Heiligen so richtig mächtig hervorkommen, Herr, Halleluja. Dass jeder in seine Bestimmung hineinkommt, Herr, jeder in seine Berufung und Bestimmung hineinkommt. Heiliger Geist, wirke du, Herr, bring die Söhne und Töchter hervor, Herr, rüste sie zu, bilde sie aus, Herr, setz sie frei, sende sie aus, Herr. Herr, hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, bis an die Enden der Erde, Herr. Oh, wir setzen es frei. Göttliche Offensive, Herr. Im Monat November, Herr, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Komm, Heiliger Geist, mit einem vollkommenen Willen auf den Monat November. In Jesu Namen. Halleluja. Amen, Amen. Und jetzt kommt der Monat Dezember und wir setzen frei, dass bis zum Monat Dezember wirklich all die Pläne, die Gott für 2026 hat, zustande kommen. Halleluja. Und dass wir wirklich am Ende dieses Jahres sagen können, ja, all die Visionen und Träume, die du in unser Herz für dieses Jahr speziell gelegt hast, sie kommen zustande in Jesu Namen. Wir setzen frei, dass am Ende dieses Jahres deine Kinder, deine Söhne und deine Töchter sagen können, jawohl, es war ein Jahr des Herrn. Es war ein Jahr, in dem Gott mächtig gewirkt hat, in dem Gott mächtige Frucht geschenkt hat, Herr. Herr, wir sagen 2026 ein Jahr der Frucht, 2026 ein Jahr der größeren Herrlichkeit, 2026 ein Jahr der größeren Zeichen und Wunder, 2026 ein Jahr der Erfüllung von Träumen und Visionen Gottes in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Danke, Jesus, für das perfekte Jahr 2026. Halleluja. Glory. Glory, glory, glory, glory, glory. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Wow, so stark. Hammer. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Wow, ja, Fasten gibt zusätzliche Energie. Amen. Geistlich gesehen, vielleicht manchmal nicht körperlich, aber geistlich gesehen gibt es zusätzliche Energie. Ich möchte euch einfach nochmal alle einladen auch und auch ermutigen, wirklich dran zu bleiben. Wir sind jetzt heute Abend, haben wir jetzt schon die erste Hälfte unserer Fastenzeit überschritten. Preist den Herrn, das heißt, überschritten, genau. Das heißt, wir sind schon etwas über die Hälfte, aber auch wenn du über Livestream zuschaust, wenn du vielleicht noch nicht eingeklinkt bist, es lohnt sich immer noch einzusteigen, einfach mit Fasten, mit Gebet, ja, das bewegt etwas im Geist.